Die Hofprediger sind Staffage bei Hoffestlichkeiten. Sie erhalten höfische Titel, Exzellenzen. Sie müssen dann und dort predigen, wann und wo der Träger der Krone es ihnen vorschreibt und über Texte, die von ihm ausgesucht werden. Dazu oft bei Festen, ich nenne nur das Ordensfest, die dem Wesen des Christentums und überhaupt der Religion geradezu entgegengesetzt sind. Wo bleibt da auch nur eine Spur von religiös-christlichem? Staat und Hof, Bürokratie und Formalismus haben die Landeskirche, und das ist ein weiteres ihrer vielen Grundübel, dem Volke fast ganz entfremdet. Man glaubt, durch kostspielige Kirchenbauten dem Volke die Religion zu erhalten. Man glaubt, das Christentum zu stützen und populär zu machen durch nichtige Äußerlichkeiten wie glanzvolle Domeinweihungen und pomphafte Palästinafahrten, und man erkennt nicht, dass gerade solche Dinge blutwenig mit Popularisierung und mit Christentum und Religion nichts zu tun haben. Gott, Religion und Christentum dienen bei den vielen unchristlichen Äußerlichkeiten der Landeskirche als Umhüllung, unter der sich faustdicke Eitelkeit und Selbstbespiegelung bergen. Und es ist schlimmer Selbstbetrug zu glauben, das Volk merke so etwas nicht. Je mehr eine Kirche sich aufbaut auf Innerlichkeit und Schlichtheit, im Inneren und im Äußeren, je enger sie sich anschließt an das imponierend einfache Vorbild der Christus- und Apostelgemeinde, wie die Schrift es uns zeigt, umso weitere Volkskreise wird sie erfassen, umso tiefere Wirkungen auf die Menschheit, sie veredelnd und erhebend wird sie ausüben. Zu allem diesen kommt in der Landeskirche herrschende anti-evangelische Unfreiheit in Form von Glaubenszwang, Ketzergerichten, Irrlehrengesetz und wie all die schönen Dinge heißen, die sich christlich nennen und doch so menschlich sind, dass sie den Nachtseiten menschlicher Betätigung zugezählt werden müssen. Dinge, die ihren Ursprung nicht der Religion verdanken, sondern recht unreligiösen Herrschafts- und Machtgelüsten. Eine solche Kirche kann Liebe nicht einflößen, nicht einmal besondere Achtung. Denn was sie sonst neben ihrem religiös-christlichen Fehlbetrag sozial oder kulturell Gutes leistet, kommt bei ihrer Wertung als christliche Kirche, als religiöse Gemeinschaft nicht in Betracht. Das leisten andere, nicht religiöse Vereine auch und besser. Dennoch tue ich den im Februar 1895 getanen Schritt, wie gesagt, nicht zurück. Denn mit dem Austritt aus der Kirche begibt man sich des Rechtes, in ihr mitzusprechen und besser in der Hand anzulegen. Oft und oft bin ich, vielfach in höchst indiskreter Weise, gefragt worden: Welchen religiösen Standpunkt nimmst du ein? Die Frage ist gänzlich unberechtigt, denn Religion ist ausschließliche Privatsache, die niemand und am allerwenigsten die Öffentlichkeit oder Neugierige und Sensationslüsterne etwas angeht. Wenn du beten willst, so werden wir vom religiösesten aller Menschen, von Jesus Christus, belehrt: Gehe in dein Kämmerlein, das heißt, schließe die Öffentlichkeit aus. Und im Gebet besteht meiner Ansicht nach nicht nur eine, sondern die Betätigung von Religion. Also unberechtigt ist die Frage nach meiner religiösen Stellung, aber hier in meinem Lebensbuche will ich sie doch kurz beantworten. Dorthin, wo ich jetzt religiös stehe, bin ich im langsamen Werdegang gelangt, der auch Kurven und Kehrschleifen aufweist. Der Werdegang ist, streng genommen, so alt wie mein Denken. Dunkle Zweifel tauchten schon in der Kinderseele auf, sie wurden später nicht selten zu quälenden Versuchungen, bis dann endlich katholischer Glaube und katholisches Christentum ganz in mir zusammenbrachen. Das hatte dann Trennung von Kirche und Jesuitenorden zur Folge. Was habe ich auf diesem Riesentrümmerfeld an Religion und Christentum wieder neu erbaut? Wenig, denn ich habe gelernt, mich religiös zu bescheiden. Zunächst rechne ich nicht zur Religion alles Äußere, Dogmen, Sakramente, Glaubenssätze, Symbola, Liturgien, Zeremonien. Sie mögen Einzelnen oder auch vielen religiös etwas oder auch viel sein, in sich sind sie keine Religion, höchstens und im besten Falle sind sie nützliche, für Tausende vielleicht auch notwendige Veräußerlichungen ihres religiösen Dranges und Gefühles. Religion aber ist das Innere, auf subjektiv-individueller Erkenntnis ruhende und vom persönlichen Gewissen geleitete Verhältnis des einzelnen Menschen zu Gott. Das heißt, zu demjenigen außerweltlichen Wesen, dessen Dasein und Verstand als Ausgangs- und Endpunkt der körperlichen und geistigen Welt und ihres Geschehens fordert. Welchen Charakter hat nun dies Verhältnis des Menschen zu Gott? Christus beantwortete diese Frage und tritt damit in den Vordergrund als Religionsstifter, ja als Religionsschöpfer. Er hat den Menschen in das Kindesverhältnis zu Gott gesetzt, hat ihm Gott zum Vater gegeben. Die Zeit des religiösen Sklaventums, die in Gott und Göttern nur Herren, Könige und Tyrannen sah, die Gottes- und Götterdienst in Furcht und Zittern trieb, ist vorüber. Von nun an ist das wunderbare Christuswort Untergrund der Religion: unser Vater, der du bist im Himmel. Die Gottvaterschaftsverkündung durch Christus ist nicht ohne Vorgang in der Religionsgeschichte. Schon Buddha hatte den Menschen auf dem Weg inniger, liebender Vereinigung mit Gott gewiesen. Aber noch niemals war das Vater-Kind-Verhältnis zwischen Gott und Mensch so klar ausgesprochen und so umfassend hingestellt worden wie durch Christus. Mit diesem Charakter ist das ganze Christentum gekennzeichnet, in ihm erschöpft sich sein Inhalt als Religion. Alles andere, was die Schrift sonst noch als Lehre Christi enthält, ist teils Ausgestaltung dieses Grundgedankens, teils Anweisung, wie die Menschen untereinander sich verhalten sollen, eben weil sie Kinder eines Vaters sind. Dogmen und Glaubenssätze, Gottmenschlichkeit Christi, Dreifaltigkeit Gottes und so weiter, sind Produkte einer spintisierenden Theologie, welcher die Unmittelbarkeit religiösen Empfindens abhandengekommen ist, sind Systeme, bald feiner, bald gröber erdacht, die dem Hange des Menschen nach abstrakter Klügelei, nach Schablonisierung, nach Katalogisierung entsprechen, die aber mit der absoluten Einfachheit des Begriffes Religion im Widerspruch stehen.